Wir begrüßen euch zur Sendung Der Geist ist wie eine Muschel. Er funktioniert nicht, wenn er nicht offen ist. Von Jürgen Gispert. Erster Teil. Looking at me, he ain't got no eyes. How could that motherfucker possibly see? Ooh, baby, baby, I'm gonna be afraid he's gonna touch me. Well, I'm lost in this world. Baby, won't you come help me? Pour some Drano down and get the plunger right after me. I'll let you know a little secret, baby. I'm getting tired of all this pee. Mother Goose. Ooh, my head's in the noose. Meet it, wee wop. Das war eine Aufnahme von Frank Zappa mit seinem Bruder Bobby und Captain Beefheart, mit dem Zappa die Jugend verbrachte und zusammen Musik machte. Der Text des Bluesstückes, das in einem Klassenzimmer im Jahre 1958-59 entstand, ist sehr bemerkenswert. Ein Mann wird von seiner Freundin die Toilette runtergespült und klagt uns, man hört es am Hall, aus der Versenkung heraus sein Leid. Nicht nur in der Kanalisation gelandet, er wird dort auch mit einem braunen Fisch konfrontiert, der nicht sehen kann. Der Text, so Zappa in einer Erklärung, ist im Medium zur Parodie des Blues als Stilform, nicht eines bestimmten Songs. Den Komponisten, Arrangeur, Entertainer, Musikfilmproduzenten, Journalisten Frank Zappa zeichnen unterschiedliche musikalische Fähigkeiten aus. Collagenhafte Kompositionstechnik, rhythmische Vielfalt, Stilmix aus E- und U-Musik, außerdem ein außerordentlich satirischen Charakter im Umgang mit Musik und Text. Ihm dienten Stilrichtungen als Instrumente, Möglichkeit künstlerischen Ausdrucks. Er ist ein Pionier auf seinem Gebiet und gilt als Gitarrenvirtuose. Mit Zappa synonym ist die Band Mothers of Invention, mit der er 10 Jahre lang Musikgeschichte schrieb. Ein Werk von mittlerweile 101 Veröffentlichungen, über 60 zu Lebzeiten, binnen 3 Stunden vorzustellen, ist ein komplexes Unterfangen. Deswegen abstrahiere ich von der Menge der Alben, um mehr auf Methode, Vorgehensweise und Konzeption des Werkes einzugehen. Es soll die Möglichkeit geboten werden, hierüber einen eigenen Zugang in die Vielfältigkeit des Oeuvres zu finden. Deswegen werden vielleicht diejenigen enttäuscht sein, die ihr Lieblingsstück nicht unter den Hörbeispielen finden. Das ist nicht nur beabsichtigt, sondern unvermeidlich. Mit 13 las Saba einen Artikel über den französisch-amerikanischen Komponisten Edgar Varèse, dessen Gesamtwerk übrigens von noch Verwandhauskapellmeister Leipzigs und Musikdirektor der Mailänder Scala Riccardo Scheili eingespielt wurde. Saba war so angetan von dem Gelesenen, dass er nach der Platte suchte und sie auch schließlich ein Jahr später fand. Das zu hörende Stück Ionisation ist eines davon. Die Wirkkraft des Gehörten auf Saba war ungemein und bildet mit anderen Komponisten wie Stravinsky, Schönberg, Stockhausen, Bartok, Berriot, Berg und Cage das klassisch-musikalische Gerüst. Zudem liebte er schwarze Musik, den Blues zum Beispiel von Howlin' Wolf und Muddy Waters. Cameron Pico, ein australischer Rockmusiker, gibt in einem Aufsatz eine Möglichkeit, die uns auf der Suche nach der Einordnung des Werks weiterbringt. Er hat die zu Lebzeiten Sabas erschienenen Alben nebst einigen ersten nach dessen Tod analysiert und grafisch dargestellt. Ein sternähnliches Gebilde, ein Netz von inneren Bezügen zwischen den Alben und den Liedern. So passiert es, dass chronologisch unterschiedliche Ereignisse als solche auf inhaltliche, zeitlich zusammengezogen sind. Es ist eine Endloskette ineinandergreifender Entwicklungsschritte. Wir können uns das Werk auch in Form eines Rhizoms vorstellen. Ein Rhizom beinhaltet mehrere Prinzipien, das der Konnektion, was bedeutet, dass jeder Punkt eines Rhizoms mit jedem anderen verbunden werden kann und muss, das der Homogenität. Das Rhizom ist nicht hierarchisch und zentral organisiert wie eine Baumstruktur, sondern hat eine antihierarchische und dezentrale Form. Im Rhizom sind nicht die Punkte, sondern die Linien wesentlich, die sie verbinden. Zitat: Vielheiten werden durch das Außen definiert. Das Raster ist das Außen aller Vielheiten. Interessant für uns ist auch das Prinzip der Kartografie und der Erstellung von Abziehbildern. Ein Rhizom ist eine Karte und keine Kopie. Eine Kopie ist wie ein Baum, hierarchisch aufgebaut. Eine Strukturform setzt sich immer weiter fort. Sie wird quasi kopiert. Eine Karte hingegen hat keinen hierarchischen Aufbau. Sie hat im Gegensatz zur Kopie viele Eingänge. Eine Kopie läuft also immer auf das Gleiche hinaus. Das Zitat habe ich dem Buch Sound Cultures entnommen. In diesem Zusammenhang ist es dennoch logisch, dass Zappa keine Berührungsängste mit elektronischer Musik hatte. Varèse selbst verwies in einem Aufsatz aus dem Jahre 1936 auf den künstlerischen Fortschritt durch die Elektronik. Dem Werk ist ein Prinzip unterlegt, das Zappa konzeptionelle Kontinuität nennt. Zentraler Bestandteil der Konzeption der Kontinuität ist das Leitmotiv. Dieses Leitmotiv kann eine Idee sein, ein Wort oder eine Note, fünf Noten, ein Akkord oder ein bestimmter Klang. Derlei Einzelelemente fügen sich in das Gesamtsystem ein. Saba glaubt, dass alles, was er hervorbringt und realisiert, in welchem Medium auch immer, Teil eines zusammenhängenden, kontinuierlichen und kommunikativen Erfahrungssystems ist. Jedes gestaltete Einzelsegment, ein Gitarrensolo, ein Song, ein Album, ein Konzert, ein Film, was auch immer, ist wohl überlegt nicht nur als sorgfältig ausgearbeitete, in sich geschlossene Einheit, sondern als Baustein eines umfassenden Gesamtkomplexes, das Saba mit The Big Note zusammenfasst. Das Universum wurde mit einer initialen Node kreiert. Alles ist sonisch verbunden. Eine Beziehung mit Namen Project Object durchzieht das gesamte Werk und beschreibt den Unterschied zwischen einem abgeschlossenen Kunstwerk und dem Prozess seiner steten Umgestaltung. Das Motto von Zappas Band Tour im Jahre 1988 mit dem Titel Anything, Anytime, Anywhere, For No Reason at All kann auch als Zusammenfassung einer Zufallsstrategie in Live-Auftritten und Studioaufnahmen seiner ganzen Karriere betrachtet werden. Ich denke, in diesem Sinne können wir auch Zappas Varese-Zitat verstehen. The present-day composer refuses to die bedeutet das Nicht-Sterben-Wollen des Komponisten im Hier und Jetzt, im Moment, im Nu, worauf present-day verweist. Es erinnert an Walter Benjamins Begriff des Eingedenkens. Wir hören nun das Stück Gold Polo aus der letzten eigenhändigen Produktion Zappas vor 22 Jahren, die vor wenigen Monaten als 100. CD mit dem Namen Dance Me This veröffentlicht wurde. Frank Zappa wurde am 21. Dezember 1940 in Baltimore, Maryland geboren und starb am 4. Dezember 1993 an Prostatakrebs in Laurel Canyon, Kalifornien. Er ist griechisch-sizilianisch-arabischer Herkunft. Sein Vater arbeitete fürs Verteidigungsministerium und musste deswegen oft umziehen. Ob es deswegen ist, dass Zappa eine bestimmte Außensicht auf die geschehenen Dinge gewann und sich als Hobbyanthropologe und Journalist bezeichnete, kann vielleicht in Erwägung gezogen werden. Die Vorstellung der konzeptuellen Kontinuität einschließlich der Selbstzuschreibung impliziert Erfahrung mit der persönlichen Umwelt, Erfahrung mit Grenzen, politische, künstlerisch-ästhetische, räumliche, eben jene, die Zappa in sein Konzept einbringt und den Zuhörer daran teilhaben lässt. Dabei ist das Allerwichtigste, dass Zappa das Wort Entertainment auf die Unterhaltung der Kommunikation bezieht. Es gibt kein Entertainment, solange es keine Kommunikation zwischen den Menschen unterhält, womit wir bei einem starken Stück Kulturkritik wären. Dabei nimmt Zappa nicht nur die Politik aufs Korn, sondern gerade auch seine Mitmenschen. Wobei wichtig ist, dass er in seiner Haltung als teilnehmender Beobachter Position bezieht. Er betrachtet sich als Teil der Umgebung, der Welt, in der er lebt, beschreibt das, was sich gerade abspielt, zieht sich aber heraus und übt sich in Distanz, was sich in der Beschreibung auswirkt. Das scheinbar Alltägliche wird außeralltäglich, dessen Gehalt wird und wirkt so verdichtet, dass sich eine Aussagekraft von einer gewissen Allgemeingültigkeit ergibt. Dabei kann es passieren, dass die Textinhalte der Lieder die Grenze zum Bizarren übersteigen, gerade dahingehend aber ihren unwiderstehlichen Reiz bringen, wie beim nächsten Stück zu hören. In Carolina geht es um eine Begegnung der besonderen Art. Ein Mann trifft eine Frau, die ihn zu sich einlädt. Sie hat ein paar neue Stiefel gekauft und bittet ihn, damit auf ihr herumzutrampeln, worin sie ein tiefes Gefühl der Befriedigung empfindet. Das Verfremdende, für manch einen vielleicht auch das Befremdliche, besteht eben in dem Effekt teilnehmender Beobachtung, mit dem Zappa die fiktive Szene sozusagen leibhaftig bewohnt und gleichzeitig distanziert beschreibt. Dabei enthält er sich jeglicher moralischen Bewertung, was jedoch nicht bedeutet, dass er sei unmoralisch. Something I could lay on. Can't remember what became of me. Carolina, hardcore ecstasy. She put a Doobie Brothers tape on. There was a bed I dumped a shave on. Can't remember what became of me. Carolina, hardcore ecstasy. Someone later on, I woke up and she was gone. There was dew out on the lawn in the sunrise. Later she came back with a rumpled paper sack. What she told me would contain a surprise. She stuck her hand right in into the bottom. Said she knew I'd be surprised she got 'em. Take a Charleston pimp to spot 'em. Then she gave a pair of shoes to me. Plastic leather. Shoes for. She told me, don't you worry no more. And got right down there on the tile floor. Now, darling. I need to do for your pleasure. All I need. What you think a quick? Don't you worry what it is. It is merely just a moment I can treasure. What you say? My 10 o'clock girl arms and legs were rendered. She couldn't talk cause her mouth had been extended. It looked to me as though she had been blended. What was this abject misery? No, no, Carolina hardcore ecstasy. Sabbas musikalische Vielfalt zeichnet sich durch eigenwillige Mixturen verschiedener Musikstile aus. Klassik, Jazz, Blues etc. gehen Fusionen ein, weswegen es für Normalkonsumenten auch eine Herausforderung ist, eingeschlagene Wege des Hörkonsums zu verlassen. Schon von Anfang an mit der Gruppe Soul Giants, dem Vorläufer der Mothers of Invention, attackierte er das Konsumverhalten der Zuhörer. Zu vertrackten Rhythmen hatten es diese schwer zu tanzen. Die Beine schienen sich ihnen zu verknoten. Ein Beispiel für gezielte Hörattacken finden wir auf der Platte Wizards Rip My Flesh, dessen Cover übrigens auch beispielhaft für die bildsemiotische Arbeit von Zappa ist. Das Bild ist die Inkorporation und ironisierende Verfremdung zweier Plakate aus Film- und Produktwerbung. Das Arrangieren einer LP als auch teilweise ununterbrochenes Aufeinanderfolgen und ineinanderfließen seiner eigenen Teile kommt bei der Wiesels-Platte ebenfalls zum Tragen. Zur angesprochenen Technik sei noch zu sagen, dass Kritiker meinten, dass die Durchdringung des Marktes durch die CD-Produktion Sabbas Methode wohl als antiquiert erscheinen ließ, da der Konsument die CD nicht mehr von Anfang an bis Ende durchhielt. Das hieße aber, die Musik Zappas auf eine einzige Methode der Zusammenstellung zu reduzieren. Hingegen, um es nochmal zu betonen, hielt er das Verhältnis von Medium und Botschaft variabel, was sich auch auf die Anwendung technischer Hilfsmittel als Instrument bezog. Hören wir nun die drei Teile von Weasels. Oh No als erster Teil bezieht sich inhaltlich auf Richard Nixon im Zusammenhang mit der Watergate-Affäre, geht über den Orange County Lumber Truck und endet im Titelstück dieser Platte Weasels Rip My Flesh. Oh no, I don't believe it. You say that you think you know the man. yourself as a prophet saving the world. The words from your lips, I just can't believe you are such a fool. We'll be right back. Good night, boys and girls. Thank you for coming to our concert. Wenn in der Kunst zwischen Original und Kopie oder Fälschung unterschieden wird, dann wird, so der Leipziger Ethnologe Streck, verkannt, dass die, Zitat, Kulturgeschichte voller Imitation und Aneignung steckt, für die das moderne Urheberrecht wenig Bedeutung besitzt. Auch eine übernommene Kultur kann als Kultur betrachtet werden, besonders wenn sie im Zwielicht, das heißt, das zeigt und zugleich verbirgt, gesehen wird. Kultur ist ein Gesamtkunstwerk, an dem Tote wie Lebende mitgearbeitet haben, das auf dem regionalen oder globalen Markt ausgestellt ist, um das sowohl in der Kritik wie in der Bewunderung seiner Nachbarn und Nachfolger steht. Zitat Ende. Das Gesagte erinnert in unserem Kontext an den Streit, den die kürzlich verstorbene Witwe von Zappa, Gail Zappa, mit der Fangemeinde bzw. Gruppen focht, die sich um die akustische Hinterlassenschaft des Musikers kümmern. Die rechtliche Eigentümerin des Werkes sah sich als zentrale Instanz der Verwaltung des Archivs und drängte diesbezüglich die von ihr Kritisierten in die Peripherie, in der diese, streng genommen, nur passiv konsumieren sollen. Zweierlei wäre dagegen einzuwenden. Musikgruppen und Festivalbetreiber beispielsweise bemühen sich um die Tradierung des Werkes, relativ zu besagter zentralen Instanz, jedoch in dezentraler und autonomer Weise. In Deutschland wäre da die Anfang der 90er Jahre entstandene Gruppe Shake Your Booty zu nennen, die sich mittlerweile in die zwei Gruppen Frank Out und Grand Shakes aufgespaltet hat. Es ist dynamisierend und erfrischend für das Archiv, was sich diesem solcher Art anfügt. Dabei und gewissermaßen ironisch beweist die Fangemeinde Werktreue. Zappa selbst praktizierte ja schon die Zersetzung des Verhältnisses von Original und Kopie. Interessanterweise und gegen ihren eigenen Willen reproduziert Gail Zappa das, was ihr Gatte absichtsvoll machte, nämlich eine dezentrale Organisation dessen, was uns die musikalischen Nachfolger der Mothers bieten. Wir hören jetzt ein Stück aus dem Album One Size Fits All. vehicle pump. I'm somewhere other than a vehicle pump. I'm somewhere other than the Indians first on the bill. Carve up the hill. Oben hatten wir mit Lost in the Whirlpool ein Beispiel, mit dem Zappa eine Stilform parodiert. Ich bringe jetzt ein Beispiel, mit dem er ein Stück als solches parodiert. Zugleich können wir mehrere Methoden der Kompositionstechnik angewendet sehen. Ich nehme hierfür Stairway to Heaven. Das Stück wurde von Zappa auf seiner 1988er Tournee aufgeführt. Eine auf der offiziellen Veröffentlichung nicht vorhandene Version dieses Liedes beinhaltet ein längeres Solo von Zappa. Dahinter kommt dann der 5er Bläsersatz, wie er auf der CD zu hören ist. Der Anfang ist zwar auch sehr reizvoll, es geht dabei um die Verwandlung des Originaltextes in all seiner ihm zugewiesenen Mystizität in einen konkreten gegen Ronald Reagan und seine Aktivitäten in Nicaragua und steht zeitlich in Zusammenhang mit dem Iran-Contra-Skandal im Jahre 1986. Wir wollen uns auf die beiden letzten großen Teile der Zappa'schen Version konzentrieren. Der Reiz darin besteht, dass Zappa das Solo von Page spielt, aber transformiert, während die Bläser das Original-Solo nachspielen. Aber auch hier passiert eine Transformation. Wenn es das Zappa'sche Solo erklingt, ist es von Vorteil, sich das Original-Solo zugleich vorzustellen, um zu hören, was Zappa damit macht. Hier also der Anfang mit Überblendung zu den Soli. Buy a banana? Hail Frankie's. look, I mean, we're really not going to invade or anything, but, well, Ali tells me it's a great idea. Yeah, it's only a training exercise. Your voice is too clear. There's no helicopter in the background. That's more like it. Yeah, that's more like it. Mr. President, Mr. President. There's a lady who sure all that glitters is gold. Her and name she's is Nancy. Buying the stairway to Nicaragua. And she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, and she's buying the stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. This wartime lies on the whispering wind. Thank you. Nach dieser akustischen Vorstellung erübrigt sich, so denke ich, eine weitere Analyse. Noch eine Anekdote hierzu. Ich las mal irgendwo einen Kommentar von Robert Plant zu der Version. Er fände sie gut, so oder ähnlich. Ich hatte es ihm schon damals nicht abgenommen, dass er das ernst meint. Robert Plant gehört zu den Musikern, die Zappa als Serious Rock Artist bezeichnet. Als kleiner historischer Verweis mag die Szene ganz am Ende der sehens- wie hörenswerten Konzerts 2007 im Wembley-Stadion von Led Zeppelin gelten. Bevor Plant abtrabt, bedankt er sich ganz artig bei seiner Plattenfirma. Dr. Dodd ist eine Physiotherapeutin, die ein internationales Netz aufgebaut hat und sich auch um die Stars kümmert, die ihre Glieder überall auf den Bühnen der Welt verrenken. Sie erzählte einmal, dass sie irgendwo in einer Bar oder so standen und Robert Plant auch mit dabei gewesen sei. Er habe sich fürchterlich über die Version von Zappa beschwert. Es war zu diesem Zeitpunkt abzusehen, dass Zappa nicht mehr lange zu leben hatte. Insofern war die hierauf folgende große Auseinandersetzung über Plants Verhalten nur allzu verständlich. Zu im Vergleich musikalischen Malaise kam also auch noch schlechtes Benehmen außerhalb der Bühne dazu. Robert Plant hätte sich damit begnügen sollen, für sein Lied von Zappa Tantiemen bekommen zu haben. Bei der Zappa-Version von Stairway handelt es sich um eine Imitation, eine Ironisierung, unter anderem als Mediatisierung in politischer Absicht, dadurch Verwandlung, in Tateinheit mit Übertrumpfen. Es ist keine Kopie, sondern eine kommentierende Weiterverarbeitung. Das letzte Lied dieser ersten Stunde zählt nicht nur zu meinen Lieblingssongs. Montana geht auf ein Erlebnis Zappas im Badezimmer zurück. Er schaute auf die dortige Zahnseide und überlegte sich spontan, wie es denn wohl aussähe, wenn ein Cowboy in Montana Zahnseide anbaue und sie mit einer Riesenpinzette ernte. Man beachte bei diesem Lied, dass der Hintergrundchor von Tina Turner und den iCats bestritten wird. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Be moving to Montana soon, just to raise me up a crop of dental floss. Raising it up, waxing it down, in a little white box that I can sell uptown. By myself I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Well, I just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck some floss and swish it around. I'd have me a crop, and it'd be on top. That's why I'm moving to Montana. Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon. Yes, I am. Moving to Montana soon. Your mental cost, my food. gonna buy me a horse just about this big and ride him all along the borderline with a pair of heavy-duty zircon-encrusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say I was mighty grand. By myself, I wouldn't have no balls, but I'd be raising my lonely dental floss. I might ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlighty night, and then I get a cup of coffee and give my foot a push, just me and the pygmy pony over by the dental floss bush. And then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn of Montana.